Aus einem Radio in einem Zimmer. Originalstimme, Rundfunksprecher. Original unterlegt von Musik. Hier sind die Sender des Generalgouvernements, Krakau, Warschau und Lemberg. Angeschlossen der Sender Weizel. Aus dem Staatstheater in Krakau übertragen wir eine Feierstunde für die Volksdeutschen und ihre Kinder. Wir haben uns soeben in die Titelsouvertüre eingeblendet. Nach deren Beendigung wird der Reichsleiterrolle anwesend begrüßen und darauf wird der Generalgouverneur, Reichsminister Dr. Frank, eine Ansprache halten. München, Universitätsklinik, Pathologie. Sind Sie bereit? Ja. Eine Bahre wird herangerollt. Bei mir hing Fati immer pünktlich am Galgen. Hörspiel von Niklas Frank. München, Universitätsklinik, Pathologie. Hier liegt er. Herr Professor, ich bin Ihnen so dankbar, dass ich ihn noch einmal sehen darf. Sie sind also bereit. Ich ziehe jetzt das Gummituch zurück. Gummituch wird zurückgezogen. Aus einem Radio in einem Zimmer. Originalstimme Hans Frank. Ihr lieben Kinder, denkt daran. Ihr werdet einmal groß und erwachsen sein. Es wird euch das Leben, alles das geben, was es uns aufgegeben hat. Es wird euch viel Glück und Freude bringen. Und das uns alle bestimmte Maß von Sorgen und Kämpfen. Aber bleibt immer des frohen Glaubens an die Kraft des Lebens über die Schlechtigkeit in der Welt. Glaubt immer daran, dass wenn ihr selbst brav seid und gut und menschlich seid, dass euch dann auch der liebe Gott im Himmel hilft, so wie er unseren Führer hilft. Und unseren Soldaten hilft. Und denkt immer daran, was würde der Führer zu euch allen sagen? Ach, Norman. Jetzt liegst du einfach so da. Tot. Einfach so leben konntest du nie. München, Universitätsklinik, Pathologie. Sie hatten mir ja Fotos ihres Bruders gezeigt. Ich wusste nicht, ob ich ihn nach 8 Monaten im Tank erkennen würde, aber ich habe ihn sofort erkannt. Er war das Schönste aller 5 Frank-Kinder. Du trübgescheiter Saufkopf, du. Jetzt hast du es hinter dir. Warum sind die Tränensäcke geschwollen und so dunkel? Durch das Blut. Im Tod platzen die kleinen Äderchen, deswegen auch seine dunkleren Schultern zum Rücken hin. Ihr Bruder war Alkoholiker? Ja, er kam mit seinem Leben nicht zurecht. Aus einem Radio in einem Zimmer. Originalstimme Hans Frank. Und ihr, Kinder, ihr seid in die größte Zeit unseres Volkes hineingeboren. Damit in eurem Leben das Licht desto heller strahle, kämpfen heute eure Väter und Brüder. Damit in eurem Leben einmal die Hoffnung besonders reich euch segne, deshalb opfern viele deutsche Männer heute Leben und alles, was sie sonst besitzen. München, Universitätsklinik, Pathologie. Seine Ohren haben Sie aber durch die 2 Holzbrettchen an Schnüren ganz schön verunstaltet, Herr Professor. 26.9, was heißt das? Seine Identifikationsnummer. Ihr Vater wurde in Nürnberg hingerichtet? Ja, zu Recht. Normans Haut ist gelbbraun. Meinen Sie, Ihr Bruder ist wegen Ihres Vaters zum Alkoholiker geworden? Schon als Kind habe ich dich gemocht. Du hast mit mir und Bruder Michel Schneebogen gebaut und Stalingrad gespielt und riesige Schneeminen auf uns Eingeschlossene gedonnert. Grad pfundig war's. Sein Mantra lautete: Ich weiß, mein Vater war ein Nazi-Verbrecher, aber Ich liebe ihn. Warum wurde seine tolle Haarpracht abrasiert? Auf die war ich Glatzkopf immer neidisch. Wegen der Anonymisierung. Normans Nase ist nach rechts eingedrückt. Da muss er einen Tank auf ihm gelegen haben. Warten Sie, ich stelle sie wieder aufrecht. Rumps, schon ist sie wieder schief. Ach, zu spät. Schauen Sie, wie er seine Lippen zusammenpresst. Grämst du dich über deine schiefe Nase? Sicher, du Ästhet. Wie dreckig es dir auch gegangen sein mag, rasiert warst du immer. Dein Rasierwasser duftete den ganzen Tag. Und diese Riesennarbe am Hals? An sich gehen wir zum Konservieren durch die Beinvene rein, aber die war bei ihrem Bruder zu sehr verkalkt. Also haben wir seine Halsschlagader benutzt. Du und verkalkt? Noch eine Woche vor deinem Tod haben wir unser Lieblingsspiel gespielt. Wie viele Gemeinheiten kann man in einen einzigen Satz packen? Darf ich ihn berühren? Ja. Jetzt kann er sich nicht mehr wehren. Jetzt wird er nur noch berührt von meinen Medizinstudenten. Pro Leiche um die 80. Das klingt ja nach Piranhas, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Mein Leben lang habe ich mich danach gesehnt, dich zu berühren. Und vielleicht habe ich gehofft, dass so ein winziger Teil der Liebe unserer Mutter, mit der sie dich überschüttete, in mich überströmt. Du hast mich zwar gemocht, aber zugleich auf Distanz gehalten. Schon meine Hand zu schütteln machte dir Pein. Umarmen durfte ich dich nie. Darf ich dabei sein, wenn Norman präpariert wird? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Als er mich vor 3 Jahren bat, alles zu organisieren, hat er mir den Grund genannt, damit endlich auseinandergesäbelt wird, was ein Leben lang nicht zusammengepasst hat. Wollen Sie das denn wirklich sehen? Wenn Ihr Bruder von außen nach innen, von der Haut bis zum Skelett in festgelegten Schnitten aufgebrochen wird? Zu gerne hätte ich in dein Herz geschnitten. Vor allem in dein Hirn. Wo hast du sie versteckt? Die Wahrheiten über unsere Familie. Die Lügen, die du mir erzählt hast. Die Haut wird natürlich als erstes abgepellt. Teilweise ziemlich schwierig. Zum Beispiel ist die Gesichtshaut intensiv angewachsen. Das geht dann nur in kleinen Schnipseln. Wo kommen die Schnipsel hin? Jeder Tote hat seinen Eimer. Da kommt alles rein. Das würde dir gefallen. Alles im Eimer. Wenn Ihr Bruder fertig präpariert ist, wird sein Körper verbrannt und in einer Urne anonym bestattet. Wie er es gewünscht hat. Norman war stolz, als ich ihm vor 2 Jahren den Spenderausweis für die Anatomie überreicht habe. So? Siehst du, Nicky, hat er gesagt, meine wissenschaftliche Karriere beginnt erst nach meinem Tod. Kann ich Ihren Bruder wieder zudecken? Ich möchte ihn noch einmal berühren. Wie kühl und fest deine Haut ist. Ich habe dich sehr geliebt. Nun bist du sie endlich los, deine Liebesqualen um unseren Vater. Servus, Bomi. Du gehst mir furchtbar ab. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Gern geschehen. Jetzt bin ich glücklich. Das Gummituch wird wieder über Normans Leiche gezogen. Und der Führer hat ja nun diesen Weltkrieg, der 1914 begann, der Reihe nach neu zum Ende gebracht. Die Tschechei hat er zerfetzt. Polen liegt zertrümmert am Boden. Belgien ist besetzt. Holland, Norwegen, Dänemark, Luxemburg, deutsche Machtbereiche und Frankreich für alle Zukunft errichtet und am Boden liegen. Yes. Es ist vielleicht zu viel für unsere Generation, das alles einmal zu fassen. aber die kommenden Geschlechter, die werden uns beneiden, dass wir die miterlebenden Zeugen dieses einmaligen Geschehens der deutschen Geschichte sein dürfen. Zimmer von Norman. Norman schenkt sich einen Schnaps ein. Norman, ich suche die Stunde, die Sekunde, in der du dich innerlich verknotet hast. Ich bin kein Alkoholiker. Ich will wissen, wie du zu diesem Wrack geworden bist. Ich brauch das. Zum Schlafen. Alles will ich über dich wissen. Denn ich weiß zu wenig über mich. Du bist das letzte Geschwister, das ich befragen kann. Also reiß dich zusammen. Es ist wunderschön, sich mit Schnaps in nichts aufzulösen. Für mich bleibst du Bruder Saufkopf. Da brauchst du jetzt gar nicht beleidigt zum Fenster rausschauen. Ich weiß schon, was du da immer wieder siehst. Also ich erzähl's dir immer wieder. Da ist Fatih vorbeigefahren worden im offenen Jeep nach seiner Verhaftung. Gegen 14 Uhr am 4. Mai 1945. Und eine halbe Stunde später haben ihn die Amis im Tegernseer Gefängnis furchtbar geschlagen. Die Amis hatten vorher ein Außenlager des KZs Dachau befreit. Sie waren noch geschockt und sehr wütend, als sie plötzlich hörten, Hans Frank, der Polenschlechter, wird eingeliefert. Norman schenkt sich einen Schnaps ein. Das verdient Vati nicht, diesen körperlichen Schmerz. Natürlich im Präsens. Unser ewig lebendiger Vater. Ach, Bumi, warum kommst du 80-jähriger Greis nicht über ihn hinweg? Da schleppe ich seit Jahren Dokumente über unseren verbrecherischen Erzeuger an und du hast nur Mitleid, weil er mal verprügelt worden ist. Du selbstgerechter Richter kennst die Liebe nicht. Wonach soll ich denn unseren Vater beurteilen? Dass er mal in Krakau meine kindliche Haarpracht streichelte? Oder dass er Millionen Ermordete hinterließ? Ja, ja, Norman, zuck nur wieder mit den Schultern und schau zum Fenster raus. In meinem Leben hing Fati immer pünktlich am Galgen. Toller Satz, Bumi. Ja. Die Essenz deines Lebens. Du hast Fati immer vor deiner Seele baumeln lassen. Wie geschmacklos von dir. War ich immer schon, wenn's um unsere geschmacklosen Eltern geht. Jetzt fang endlich an zu erzählen. Aus einem Radio in einem Zimmer. Originalstimme Hans Frank. Diese krummnasigen Raubpiraten, diese Sendboten der Vernichtung, diese Elendswichte und Nachtgaukler, dieses verdammte Misch- und Börsengeschindel, das hat doch der Führer hinausgefegt aus Deutschland mit einem ungeheuren eisernen Besen. Bravo! Das geht nur einmal. Der Deutsche macht den Juden nicht, der Jude den Deutschen nicht, die Feuer jetzt muss der Jude weg. Zimmer von Norman. Kurt und Maria mussten sich küssen. Ich war damals 6 und Sigrid 7. In der Berliner Tiergartenvilla war das. Unser Diener-Ehepaar. Die zwei haben uns immer Johannisbeerhof servieren müssen, weil der so aussah wie Rotwein. Wenn wir tranken, haben wir die beiden jedes Mal aufgefordert, jetzt müsst ihr euch küssen. Dann haben sie es gemacht. Ihr zwei habt schon als Kinder genau gewusst, dass auch ihr Macht ausüben könnt. Küssen kannten wir nicht. Bei uns in der Familie gab es das nicht. Als Pimp wollte mich Mutti im Fond unseres Mercedes küssen. Da habe ich gleich eine Abwehrbewegung gemacht und mir danach den Mund gewischt. So, das reicht. Nix da, du bist sich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Glaube mir, Niki, ich möchte gerne sterben. Reiß dich zusammen. Bis du mir alles erzählt hast, dann fahre ich dich persönlich in die Anatomie, damit endlich ja Ruhe ist. Norman schenkt sich einen Schnaps ein. Vati kommt aus dem Ministerium in Berlin. Ledermantel und eine Tasche mit Büchern. Ich rieche Tar, sein Rasierwasser. Da war ich wohl 6 bis 8 Jahre alt. Und sonst Autos, Menschen um ihn herum, immer Repräsentation, nichts Privates. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin erlebte ich die Eröffnungsfeier mit Mutti und Vati gemeinsam auf der Ehrentribüne. Beeindruckend. Die Nationalsozialisten waren ja Meister der Inszenierung. Leichtathletik, Ringen und Boxen habe ich mir angesehen. Allein. Ohne Eltern. Wieder nur Uniformen und Adjutanten um mich herum. Ich war immer allein. Immerhin warst du Muttis meistgeliebtes Kind. Zu Recht. Von unserer Berliner Villa ging ein Trampelpfad zum Grunewaldsee herunter. Und gleich rechts war der Reithof. Dort haben wir reiten gelernt. Mutti oder Vati waren nie dabei. Vati konnte zwar Kinder zeugen, aber kümmern konnte er sich nicht um sie. Er hat nie eine Schneeballschlacht mit mir gemacht. Mit Muttis Chauffeur, Walter, habe ich im Garten geboxt. Vati hat nicht mal gewusst, dass ich Boxhandschuhe besitze. Er hatte keine Ahnung, wer ich bin, was ich wollte. Die Erhaltung des rassischen Erbguts unseres Blutes, die oberste und heiligste Pflicht der deutschen Gesetzgebung, aber auch des deutschen völkischen Gemeinschaftslebens ist. Die berühmten Nürnberger Gesetze haben den germanischen Typ des deutschen... Zimmer von Norman. Bist du heute schon in deiner Badewanne gelegen, gefüllt mit eiskaltem Wasser? Nein, das mache ich nur einmal pro Woche. Ich liege nur drin, bewegungslos. Spüre, wie die Kälte immer tiefer in mich eindringt. An was denkst du dann? An nichts, wie üblich. Sterbeübung? Nein. Erholung vom Vater? Ja. Das kann ich verstehen. Würde wohl prächtig in dein Klischee vom lebenslangen Nazi-Vater-Opfer Norman passen. Nein, nein, Niki, du erwischst mich nicht. Dein mitfühlendes Getue ist pure Scheinheiligkeit. Wir leben doch die gleiche Lüge. Ich nicht. Lass mich dich trösten mit einer Sensation. Einmal bin ich auf des Führers Schoß gesessen. Bei der Grundsteinlegung des Haus der deutschen Kunst in München wurde ich ihm von Mutti gereicht. Hitler hat mich auf seinen rechten Oberschenkel gesetzt. Und? Ich bekam keine Erektion, wenn du das meinst. Er auch nicht. Ich war ja erst 7 Jahre alt. Jedenfalls hat sich dir der Sitz auf Hitlers Oberschenkel eingebrannt. Vati war auch dabei. Ich glaube, er war eifersüchtig auf mich, weil ich auf seinem Lieblingsplatz saß. Mit Hitlers Schoß hättest du in Deutschland nach dem Krieg leicht Karriere machen können. Schon, aber ich wollte nicht, dass mein Hintern zum Kulturgut wird. Wie benahm sich Vati dir gegenüber, wenn er mal zu Hause war? Gar nicht. Treffen konnte ich ihn allenfalls morgens im Badezimmer oder abends in seinem Ankleidezimmer, wenn er sich die Orden anlegte oder sich fertig machte, um zu Hitler oder zu Staatsbanketten zu gehen. Hat er sich eitel vor dem Spiegel gedreht? Nein. Du warst richtig stolz auf Vati. Nein. Bewunderung lag mir fern. Aber gemerkt hast du dir die Ankleideszenen schon? Im September 1939, nach Kriegsbeginn, beobachtete ich ihn zusammen mit Onkel Otto, wie er sich seine Oberleutnantsuniform anzog. Dabei sagte er, jetzt zerstört Hitler sein Reich. Das glaube ich dir nicht. Habe ich genau gehört. 11 Jahre war ich damals alt. Onkel Otto hat zustimmend genickt. Diese Äußerung wird der wahre Hans Frank gemacht haben. Wenn ich, mein Führer, Sie hier in unserer Mitte reiß, so möchte ich Ihnen als einer Ihrer ältesten Kameraden sagen, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Zimmer von Norman. Auf geht's, Bomi, zum Land des Holocaust. Du warst 11 Jahre alt, als Vati Generalgouverneur im überfallenen Polen wurde. Vati war schon in Krakau. Da haben Sigrid, Mutti und ich ihn erstmals besucht. Ich sehe uns noch mit dem Mercedes den Weg hochfahren. Die goldene Kuppel der Kathedrale. Das war überwältigend. Vati war nett und hat uns seinen Dienstsitz gezeigt. Die Burg wirkte auf mich gewaltig. Zunächst hat mich das Düstere beeindruckt und das roch komisch, abgestanden. Der Waffel war ja möbliert. Nur in unseren Wohnteil kam neues Mobiliar. Dass es schöne Möbel waren, verdanken wir Europa. Ganz Europa hat sich Mühe gegeben. Wie bitte? Glücklich war ich sofort über das Erkerzimmer, in dem ich wohnte, mit uralter Ledertapete und ringsum Fenster. Von dort konnte ich leere Mineralwasserflaschen runterschmeißen. Die sind auf den Mauervorsprüngen unheimlich zerscheppert. Sonst hätte es ja keinen Spaß gemacht. Ein kleiner Tisch und ein Stuhl gehörten zum Raum. Im Radio am Kopfende meines Bettes suchte ich so lange, bis ich meinen Swing hören konnte. Es gab ja berühmte Soldatensender, die spielten ganz amerikanisch. Vor meinem Zimmer ging eine enge Wendeltreppe zum Vorraum eines der schönsten Säle, die ich je gesehen habe. In dem wurde Sigrid und mir aus der Küche das Frühstück serviert. Mit Mutti und Vati? Mutti war nie dabei. Und Vati war eh immer weg. Ich mochte Krakau sehr. Krakau war klein. Alles zu Fuß. Die Burgstraße und der Adolf-Hitler-Platz. Das genügte uns. Wir hatten alles. Das großartige Schwimmbad, die Burg, den Sportplatz. Es war wunderbar. Jeden Tag bin ich mit dem Rad zur deutschen Oberschule gefahren. Immer zur gleichen Zeit, immer den gleichen Weg. Du hast Swing gehört, Flaschen geworfen. Und gut 65 Jahre später steht nach einer Lesung aus meinen Büchern in Krakau eine Polin auf. Herr Frank, wenn Sie sich vorstellen könnten, mit welcher Angst ich als kleines Mädchen unterhalb der Burg entlanggeschlichen bin. Der Wawel war damals für uns Polen ein Fels des Schreckens. Ich kann mir nichts vorwerfen. Elender Verdränger. So riesig die Burg auch war, dort war mir Vati am nächsten. Ab 1943 machte er keinen glücklichen Eindruck. Neppig. Nach der Wannsee-Konferenz 1942 wusste er, was in seinem Reich demnächst passiert. 1943, als Vati unglücklich guckte, wurde die Vernichtung der Juden schon im Akkord durchgeführt. Als ich Vati nicht beobachtet glaubte, wirkte er auf mich immer traurig. Heute würde ich sagen, er war im Wissen um sein Schicksal traurig. Aus einem Radio in einem Zimmer. Originalstimme Hans Frank. Mein Gott, die Juden, da drüben der Polakei, ich hab's ja drüben. Ihr schickt es mir ja nicht selber. Ich hab's ja da drüben. Ich teile es immer noch weiter, ich schicke es mir meistens höher, für die Weichen. Zimmer von Norman. Ich erinnere mich noch sehr gut ans Krakauer Ghetto. Diesen ersten Discountmarkt, speziell für uns Franks. Mutti fuhr gierig hin und kaufte von den verängstigten Juden Pelze und Stoffe. Einmal durfte ich mit, sah die vielen traurigen und zerlumpten Menschen, streckte aus unserem dicken Mercedes einem viel älteren Jungen die Zunge raus. Der ging traurig weg und ich lachte triumphierend als Sieger. Erzähl mir über die Juden, die du gesehen hast. Ich kann mich nicht erinnern. Auch über das Ghetto von Krakau wusste ich nichts. Klassenkameraden von dir erinnern sich an zerlumpte Gestalten mit Stern am Arm. An Juden neben eurer Oberschule, die in Eiseskälte unter Peitschenhieben Kohlensäcke im Laufschritt tragen mussten. An Telefonmasten, an denen gehängte Polen baumelten. Doch du bist an allem vorbeigeradelt. Dabei steht in deinem Zeugnis, Norman befindet sich in körperlicher, geistiger und charakterlicher Beziehung in sehr erfreulicher Entwicklung. Bei den Noten hast du allerdings nur ein einziges sehr gut. In Geschichte. Geschichte hat mich am meisten interessiert. Die Studenten sind jetzt an deinen Augen zugange. Bei der Orbitalpräparation durchtrennen sie dir zunächst den Nervus opticus. Der ist mindestens einen halben Zentimeter dick im Durchmesser, weil in ihm alle Nervenfasern von den Nervenzellen der Retina liegen. Damit hast du so vehement weggeschaut, dass du deinem Schulfreund Richard 60 Jahre später stolz sagen konntest: Wir haben uns in Krakau nichts zu Schulden kommen lassen. Und wir Deutschen haben uns nichts vorzuwerfen. So, so. Du lebst in einem geraubten Land, in dem täglich die widerlichsten Verbrechen durch uns Deutsche verübt werden. Blutige Weltgeschichte pur, du mittendrin und schaust weg mit deinem sehr gut in Geschichte. Mach doch aus einem Jugendlichen keinen Historiker. Übrigens habe ich nicht immer weggeschaut. Die deutsche Oberschule war ja noch nicht fertig, also ging ich für ein paar Monate daheim in Bayern auf die Miesbacher Oberschule. Dort musste in der Deutschstunde jeder einen Vortrag halten. Ich habe mir das Thema ausgesucht, das Warschauer Ghetto. Bumi, das gibt's doch nicht. Doch. Ich habe das Wort Ghetto mit Kreide an die Tafel geschrieben, weil mit dem Wort kein Schüler was anfangen konnte. Ich habe Wert darauf gelegt, zu vermitteln, dass auf kleinstem Raum 50.000 Menschen leben. Von der jüdischen Straßenbahn mit dem großen Davidstern über dem ersten Wagen, habe ich erzählt. Und von der jüdischen Polizei. Damals war das ja noch ordentlich und bestens organisiert. Ich habe nichts Schreckliches gesehen. Warst du denn drin im Warschauer Ghetto? Ja, natürlich habe ich es besucht. Mit Fatis netten Chauffeur, Schamper, bin ich bis zum Tor gefahren. Wir waren angemeldet. Zu Fuß sind wir dann durchs Ghetto geschlendert. Ein paar Straßen. Hast du wenigstens dort Juden mit dem Stern gesehen? Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Ich verstehe nicht, warum ich mir das Ghetto anschauen sollte. Das kann doch nur der Vati dahinter gestanden haben. Vielleicht wollte er dich auf die Wirklichkeit stoßen. Hat er dich gefragt, na, Norman, gefallen dir meine Ghettos? Quatsch. Hast du ihm von deinem Besuch berichtet? Ich fand es nicht ungewöhnlich, dass nur Juden im Ghetto wohnten. Ich dachte, es sei immer so gewesen. Von der Judenverfolgung habe ich nur das gewusst, was der normale Bürger wusste, dass die Juden ausgegrenzt wurden. Und von den KZ-Lagern wusste ich nur, dass da Politische hinkamen. Sigrid und ich waren immer sehr höflich zu den Polen. Im Krakauer Stadtpark sind wir sofort von der Bank aufgestanden, als mal eine junge polnische Mutter mit einem Kinderwagen und zwei Kindern kam. Und in Prag habe ich meinem glühend philosemitischen Trieb freien Lauf gelassen und einer Jüdin mit Stern am Oberarm die Tür zu einem Uhrenladen aufgehalten. Die alte Dame reagierte vollkommen verblüfft. Ich hatte meine HJ-Uniform an. Norman, du hast also doch Juden mit Stern gesehen. Ja, nur wenn sie im Weg standen. Und nun, nach einem Jahr, sieht es denn hier nun aus? Wir können wohl sagen, dass alle deutschen Menschen hier in dem Raume das Menschenmögliche geleistet haben, um aus Chaos, Wirrwarr, Zerstörung, Untergang, aus Hunger und Elend wieder einen Raum zu machen, in dem einigermaßen die Gesichtspunkte von Ruhe, Ordnung und Befriedung herrschen. Hör dir diesen Brief von Agnes Westerkamp an, die den Besuch unserer Mutter in den Krakauer Tuchhallen schildert. Plötzlich fuhr ein SS-Mannschaftswagen vor, die Männer sprangen herunter und forderten alle Besucher auf, die Tuchhallen sofort zu verlassen. Ein Mercedes fuhr vor, heraus stieg ihre Mutter in Begleitung anderer Damen, die sich schnatternd zum Einkaufen in die Hallen begaben. Meinem Mann und mir war das unendlich peinlich. Daran weiß ich nichts. Lügner. Bist du nie mit Mutti einkaufen gefahren? So wie ich mit ihr ins Krakauer Ghetto. Das hat Mutti sicher öfter so gehandhabt. Die SS-Wachmannschaften müssen geflucht haben. Schon wieder Geschäfte räumen wegen dieser gierigen Schachtel. Mir war meine Pubertät am wichtigsten. Ich habe Mutti kaum gesehen. Je älter ich wurde, desto mehr trennte ich mich von ihr. Weißt du, Niki, ich bin ein Männermann. Mit Frauen hatte ich immer Schwierigkeiten. Woher kam das? Als Vater sich von Mutti scheiden lassen wollte, 1942, rief sie mich auf dem Schoberhof in ihr Schlafzimmer. Plötzlich schlug sie die Bettdecke zurück, zeigte sich mir nackt und schrie, das alles will er verlassen. Bin ich denn so hässlich? Und sie war so hässlich. Seitdem scheust du Berührung. Die wichtigsten Muskeln, Norman, die deine Hand bewegt haben, sitzen im Unterarm. Extensor carpi radialis. Extensor carpi radialis brevis. Die brachioradiale Gruppe. Die Sehnen deiner Finger werden jetzt gesäubert und freigelegt. Jetzt zieht ein witziger Student daran und du, endlos Toter, lockst mit deinem Zeigefinger plötzlich das Lachen aufs Gesicht der Umstehenden. Die Fingernägel bleiben erhalten. Du hast sie immer gepflegt, wie unser Vater. Bei dem war es aber eine Zwangshandlung. Den Dreck, den er anrichtete, wollte er zumindest unter seinen Fingerkuppen entfernt wissen. Mit seiner gesäuberten Hand hat er mir mal eine Mordstrumwalschen reingehauen. Ich hatte im Frühjahr 1945 seine Brille an beiden Bügeln gefasst und sie genüsslich nach außen gebogen, bis das Gestell zerbrach. Dabei habe ich ihn ganz ruhig angeschaut. Er schaute ebenso ruhig zurück. Kann einfach nicht fassen, was sich da vor seinen Augen abspielt. Dann haut er zu. Noch heute sehe ich ihm in die Augen und zerbreche seine Brille. Du musst auch schwer gelitten haben, dass ich Fati 1942 scheiden lassen wollte, um seine Jugendliebe Lilly zu heiraten. Wenn ich Mutti damals einen Rat hätte geben sollen, würde ich gesagt haben, lass ihn doch gehen. Was ist das für eine Liebe, wenn man den Partner nicht gehen lässt? Hör doch mal den Brief, den Fati an seine Geliebte schrieb. Will ich nicht hören! Meine Lilly, meine über alles geliebte Lilly, bleibe mir gut. Ich liebe dich bis in das tiefste Mark meines Lebens. Möge endlich der Frieden über uns kommen. Du, meine Lilly, du, mein Alles, bei dir bin ich daheim. Bleibe mir, harre noch ein wenig aus. Übrigens schicke ich Norman diesen Faulpelz auf die Napola. Ewig dein Hans. Was? Das mit der Napola stimmt doch nicht. Das ist natürlich von mir. Kein Kind gönnt seinen Eltern eine zweite Liebe. Und bestimmt keine große. Als Vati diesen Schmachtfetzen an seine Lilly schrieb, lag ich vermutlich schon im Bett. In meinem herrlichen Erkerzimmer auf der Burg. Mutti kämpfte knallhart um ihre Ehe. Lieber bin ich die Witwe eines Reichsministers als seine geschiedene Frau. Was für ein wunderbarer Satz. Und sie gewann. Hitler verbot unserem Vater die Scheidung bis nach dem Krieg. Und Vati ließ sich das gefallen. Was für ein Feigling. Die Juden müssen aus ganz Europa vertrieben. Die Brüder sind schon viele tausend Kilometer gelatscht, bis sie von Jerusalem hierher kommen. Da kommen wir schon auf die paar hundert Kilometer auch hinein, die sie vielleicht zur Vorbereitung der Schiffsreise ich hatte einen Korallenstock mit Adlerkopf geschenkt bekommen. Damit bin ich damals während des Scheidungskriegs den Schliersee entlang und habe alter Mann gespielt, tief nach vorne gebeugt, mich mühsam am Stock dahinschleppend, mit einer Hand hinten am Rücken, wegen der Altersgicht. Endlich hältst du mal dein Maul, Niki. Schon reiße ich es wieder auf. Für mich war Schloss Kressendorf bei Krakau viel schöner als der Wawel. Ging dir das auch so? Wunderbar. Ich weiß noch, 98 Spatzen habe ich in Kressendorf mit meinem Luftgewehr geschossen. Heute schäme ich mich, pflichtgemäß. Merkwürdig. Auch in Kressendorf war ich immer allein. Weißt du, dass unterhalb der Balustrade vor dem Esssaal die Statue eines Gladiators stand? Auf dem Sockel war eingemeißelt Morituri salutant. Die Todgeweihten grüßen dich. Interessant, dass Vati sich diesen Spruch vor Augen geholt hat. Er ahnte, dass auch er ein Todgeweihter war. Ich habe Vati sehr geliebt, auf die stille Art. Weißt du, Niki, warum wir Franks so ein hohes Selbstwertgefühl haben? Weil Vati erstklassig hingerichtet wurde? Quatsch. Weil wir eben früher Dienerschaft hatten. Für diesen Satz spalten sie dir im Präparationskurs erstens zu Recht die Mundschleimhaut medial und längs der Plica sublingualis, zweitens suchen die Studenten deine Glandula sublingualis mit Ausführungsbögen auf, um drittens deinen Ductus submandibularis und Nervus lingualis darzustellen. So, sauber hingelegt, deine Sprechwerkzeuge. Sieht irre aus. Dein zerhackter Mund. Du lebst doch auch in diesem herrlichen Gefühl. Mir kann keiner. Ja, aber... Dieses Gefühl haben wir unseren Dienern, Kindermädchen, Köchinnen und Chauffeuren zu verdanken. Hoch lebe das Personal. Norman schenkt sich einen Schnaps ein. Mag sein. Ich habe allerdings erkannt, dass alles, was an mir menschlich oder fröhlich ist, von meiner geliebten Kinderschwester Hilde kommt. Eigentlich bin ich ihr Kind. Sie habe ich geliebt, nicht unsere Eltern. Ich hatte keine Hilde. Deshalb bin ich wie ein Eisberg. 6/7 schwimmen unter der Wasseroberfläche. Nur 1/7 zeige ich. Wenn es in meinem Leben notwendig war, habe ich dieses Überlegenheitsgefühl als Kälte auf mein Gegenüber ausgestrahlt. Deswegen hat deine erste Frau auch Selbstmord verübt. Genau an deinem Geburtstag. Mag sein. Diesen kleinen Denkzettel zu deinem Ehrentag hast du, Eismann, verdient. Frauen. Frauen. Mensch, Bomi. Ich habe Frauen immer bewundert. Gerecht wurde ich ihnen weder hier noch da. Wie dir fehlt mir die Fähigkeit, Liebe zu schenken oder geschenkte Liebe zu genießen. Wie dir fehlt mir Seele, das Eis in mir aufzutauen. Im Warschauer Schloss Belvedere laufe ich heulend um den großen runden Tisch, immer hinter Vati her. Unbedingt will ich in seine Arme, aber er lässt es nicht zu. »Ja, wo ist er denn, unser Fremdi? Du gehörst doch gar nicht zur Familie. Ja, was willst du denn, Fremdi?« »Ich will doch nur in deine Arme, Vati. Und ich heule, bis ich trocken bin, wie du, später als Asche, nachdem sie dich verbrannt haben, nach deiner Hinrichtung. Du hast mich zurückgewiesen, Vati. Heute danke ich dir dafür. Rettende Distanz.« Wie hast du eigentlich Vatis besten Freund Kalasch erlebt? Du weißt, dass Mutti mit ihm ein Verhältnis hatte? Ja. Deswegen nannte mich Vati Fremdi. Niki, du warst wirklich fremd. Rothaarig, schiefe Zähne, uns immer beobachtend, verlogen. Du bist ein gescherter Hammel. Warum willst du denn nicht Laschs Sohn sein? Ich sag dir warum. Weil du nichts wärst ohne Vati, den Reichsminister und Generalgouverneur. Und als alles vorbei war, wurde er immerhin zum Hauptkriegsverbrecher. Dagegen dieser popelige Lasch, Niki. Bis Kriegsende waren wir was Besonderes. Und nachher auch. Durch die Verbrechen unseres Vaters. Nix gebe ich zu. Deine Verlegenheit, das gibt mir große Genugtuung, hässlicher Fremdi. Dein Zungenbein, Norman, ist ein ganz zartes Gebilde. Natürlich hätte ich jetzt Lust, dich zu erwürgen. Dabei würde es zerbrechen. Norman, Wo liegt der Grund für dein unbedingtes Vergessenwollen? Es gibt da ein Erlebnis. Na endlich. Quatsch mir nicht dazwischen. Ich habe unten vor der Krakauer Burg mit deutschen Kindern Fußball gespielt. Plötzlich hören wir Männerstimmen singen. Wohl die polnische Nationalhymne. Ein Bub ruft, ui, jetzt erschießen es wieder Polen. Und rennt los. Wir anderen hinterher. Ich höre Schüsse. Hinter dem nächsten Häuserblock sehe ich dann eine Reihe toter Männer an der Mauer liegen. Blut fließt. Wann war das? 1942 oder 1943. Da warst du 14 oder 15 Jahre alt. Ja. Hast du dich mitschuldig gefühlt? Wir wussten schon, dass wir jeden erschossenen Deutschen polnische Geiseln büßen müssen. Das war ja überall auf Plakaten zu lesen. Aber von mir ging doch nichts Böses aus. Und ich sah nichts Böses. Bis eben zu dieser Erschießung. Ich habe dann Vati beim Mittagessen gefragt, warum unten in Krakau Menschen auf der Straße erschossen werden, die vorher noch die polnische Nationalhymne gesungen haben. Und Vati? Hat Messer und Gabel auf den Tisch geschmissen, ist aufgesprungen und hat mich angebrüllt. Ich will bis nach dem Krieg nie mehr etwas davon hören. Dann ist er aus dem Speisesaal gestürmt. Und du bist wie ein Häufchen Elend sitzen geblieben. Ich empfand kein Schuldgefühl, weil ich ihn verärgert hatte. Das war mein gutes Recht. Als ich das letzte Mal im Dezember 1938 mit dem Außenminister Beck, wir erinnern sich, das war dieser Mann da, Außenminister nannte er sich, eines Staates, Sie erinnern sich auch, der hieß Polnische Republik. Kurz und gut, es liegt eigentlich sehr weit zurück, aber ich greife diese alten Kamellen aus, weil sie ganz interessant sind. Da habe ich dem Mann einmal gesagt, in Warschau, Danzig ist doch eine deutsche Stadt. Sie können doch nicht von einer ehrerfüllten Nation verlangen, dass sie eine urdeutsche Stadt vor den Toren in einer Unfreiheit, die man dieser Stadt aufgezwungen hat, Raumlos. Niklas liest ein Gedicht Normanns. Der süße Wahn ist meine Speise. Vergoldet steht mir die Vergangenheit, mit Nägeln längst verfaulten kratzt du sie auf, die Wunden mir. Es hat ihn also doch gegeben, diesen ganz anderen Normann, der seine Not in Worte fassen konnte. In ein Schulheft mit schwarzem Einband. Ich habe es erst nach deinem Tod gefunden. Ganz hinten, im Schrank deines Schlafzimmers. Ich weiß nicht, wann du sie geschrieben hast. Immerhin waren sie dir einiges wert, sonst hättest du sie weggeworfen. Norman, wie hättest du als Fremder Vati in seiner Rolle als Generalgouverneur empfunden? Ich hätte ihn nicht leiden können. Dieses Popanzige, dieses Eitle. Wann hast du eigentlich Krakau endgültig verlassen? Am 27. oder 28. Dezember 1944 bin ich mit dem Zug nach Schliersee gefahren. Natürlich erster Klasse. In meinem Abteil saßen Offiziere. Furchtbar nette Kerle. Die sprachen auch über die kommende Niederlage. Keiner glaubte mehr an den Endsieg. Vati ist dir gefolgt. Am 17. Januar 1945. Allerdings nicht per Bahn, sondern im gepanzerten Mercedes mit 5 Lastwagen voller Kunst vor und hinter sich. Darunter 2 Rembrandts, ein Raphael und Leonardo da Vincis Dame mit dem Hermelin. Unterwegs hat er bei Richthofens auf deren Schloss in Schlesien 10 Tage Rast gemacht und sich mit seinem Stab die Hucke vollgesoffen. Reich beladen und mit schwerem Kater kam er am Schliersee an. Vati muss sehr verzweifelt gewesen sein. Soffer wie du, um zu verdrängen? Er, sein herrliches Generalgouvernement, du ihn? Quatsch! An den Verleger Funk in München schreibt Vati am 14. März 1945, »Mein lieber Sigurd, in mir beben die Erinnerungen an die gewaltigen Erlebnisse, nachdem auch mein letztjähriges Lebenswerk nunmehr fürs Erste zum Opfer gefallen ist.« Ich glaube, am 14. März hatten die Amis schon Nürnberg besetzt. Vati bekam bis ziemlich zum Schluss die Neue Zürcher Zeitung. Er hat alles gewusst und flieht sich in Erinnerung. Ich habe das nie gemacht. Weswegen du auch täglich auf die Straße starrst, wo sie Vati vorbeigefahren haben, um ihn in Tegernsee zu verdreschen. Sag dieses Wort nicht! Über Treppen poltern sie und stehen vor deiner Tür. Und schon beim Öffnen schlagen sie dich tot. Wie schnell geht das und stand doch jahrelang schon da. Ach, Norman, dort im Jenseits oder nichts. Dein Gedicht ist für jeden Psychiater ein gefundenes Fressen. Und schon beim Öffnen schlagen sie dich tot. Ein Leben lang hast du die Tür zugehalten. In jedem Präparierkurs lautet das oberste Gebot, Nerven schonen. Das sind oft ganz kleine Äste. Die gehen ganz schnell kaputt. Nerven schonen. Jetzt ist es zu spät. Ich hab dich nie laut erlebt. Nie hast du geschnauzt, gebrüllt. Sarkasmus war deine Stärke. Du nunmehr nacktester aller meiner Geschwister. Dort, auf dem ewigen Seziertisch. Und doch der Verhüllteste, der uns mit blitzgescheiten bösen Sprüchen zum Lachen brachte und ablenkte vom Gehängten in der Familie. Der Plexus cervicalis ist ein großes Nervenbündel. Es tritt im Halsbereich aus dem Rückenmark heraus. Für die Regio Hals haben die Studenten 3 Tage Zeit zum Präparieren. Unser Vater brauchte 46 Lebensjahre, bis sie ihm endlich seine Regio Hals abgeschnürt haben. Vati muss in den Tagen vor seiner Verhaftung furchtbare Angstanfälle gehabt haben. Vielleicht flüchtete er deshalb in Reim und Vers. Am 20. April 1945, Hitlers Geburtstag, sendet er zunächst ein Huldigungstelegramm an seinen Führer und danach dichtet er sich eins ab für General von Höberts Ehefrau, die am gleichen Tag Geburtstag hat. Lass hören. Oh, Wien! So gerne trete ich vor Sie hin, zu wünschen Ihnen für dies Jahr, dass Ihre Rückkehr in das deutsche Wien der Frühling leuchte, wie er immer war. Oh mein Gott, Vati, das ist unterirdisch. Ich kannte Frau von Höbert. Ihr Ehemann steht auf 4 Fotos aus Krakau in Uniform mit rausgedrückter Hühnchenbrust neben Vati. Ein reizender Mensch. Norman, sie alle waren am Massenmord beteiligt. Und du findest sie reizend oder nett? Mich haben sie nicht ermordet. Aus einem Radio in einem Zimmer. Übertragung des Nürnberger Prozesses. Die Angeklagten sagen jeweils auf Befragung des Richters: Nicht schuldig, nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin keinesfalls schuldig, nicht schuldig. Wann hast du Vati zum letzten Mal gesehen? Er hat Sigrid und mich zu Kaffee und Kuchen in seinem Büro im Josefstal eingeladen. Wir sind hingeradelt. Als wir noch am Tisch saßen, sagte er, ich glaube nicht, dass außer mir noch ein Reichsminister bei Kaffee und Kuchen in Freiheit sitzt. Hast du ihn dünn oder dick in Erinnerung? Dick. Bevor wir Weihnachten 1944 nach Kressendorf fuhren, stand er nackt im Bad der Burg und ich schrieb in mein Tagebuch. Vati sieht aus wie Nero, weiß und pampig. Er hatte keine Scheu, sich nackt vor dir zu zeigen? Nein, das war mir peinlich. Als wir den kleinen Waldweg oberhalb seiner Dienststelle zurückradelten, sahen wir den Jeep kommen. Das war der 4. Mai 1945, gegen 14 Uhr. Sein Weg nach Kolkata begann. Nein. Der Massenmörder wurde endlich vor Gericht gestellt. Hör auf! Mit solchen Sätzen machst du immer wieder unser Gespräch kaputt. Hans Frank. Ich bekenne mich nicht für schuldig. Diese Zeit nach Vatis Verhaftung war bedrückend. Als Ende Mai oder im Juni 1945 in der Neuen Zeitung Fotos von Auschwitz und Treblinka erschienen, sah ich schwarz für unseren Vater. Die haben sich sehr beeilt, die Journalisten. Es waren Fotos von KZ-Leichen. Für mich. war es der Schock meines Lebens. Habt ihr euch über die Fotos unterhalten? Nein. Das glaube ich dir nicht. Weil da mein Gedächtnis endet. Wir hatten Hunger. Alle hungerten. Das war damals Schicksal. Was hat uns Auschwitz interessiert? Für uns war der Alltag während des Prozesses viel wichtiger. Wo kriegt man Zigaretten her, wo was zu essen? Nur abends um 19 Uhr saßen Mutti und ich gespannt vor dem Radio, um den Bericht aus Nürnberg zu hören. Norman schenkt sich einen Schnaps ein. Und er wird sich noch viele Schnäpse einschenken. Stell dir vor, Norman, ein Student stibitzt deine Leber und Milz und brennt sich in seiner Studentenbude den letzten Schnaps aus dir. Beim ersten Hauptkriegsverbrecherprozess der Weltgeschichte wird Fatih in 3 von 4 Punkten angeklagt. Verschwörung zu einem Angriffskrieg, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Richtiger, gegen die Menschheit. Wann hast du eigentlich von Fatihs Selbstmordversuchen erfahren? Weiß ich nicht mehr. Aber ich. Am 28. November klärt Fatihs Anwalt Dr. Seidel Mutti auf, dass Fatih in Tegernsee die Nerven verloren und 2 Selbstmordversuche unternommen hat. Grund, er war durch das erste Verhör der Amerikaner aufgeregt und, Bummi, hört ihr das an, er war verzweifelt, weil er sich von Frau und Kindern nicht mehr hatte verabschieden können. Durch 2 Operationen ist er gerettet worden. Der hat die Nerven verlieren, weil er sich nicht von uns verabschiedet hat. Der war doch eh lieber in Aibling, bei seiner Lilly. Nein, nein! Ihn trieben nur die entsetzlichen Schmerzen nach dem Spießrutenlauf in den Selbstmordversuch. Vielleicht kapierte er auch plötzlich, dass es um seinen Kopf ging. Mensch, Norman, du bist ja richtig sauer auf Fatih. Niki, bis heute sind es die Umstände, die mich leiden lassen. Dass Fatih verprügelt wurde, seine Angst, an die Polen ausgeliefert zu werden. Wünschst du ihm, dass seine Selbstmordversuche Erfolg gehabt hätten? Ja, sehr. Aber ich hätte mich schon in Polen umgebracht. Aus einem Radio in einem Zimmer. Nürnberger Prozess. Originalstimme Verteidiger Dr. Seidel. Haben Sie jemals irgendwie an der Vernichtung von Juden sich beteiligt? Originalstimme Hans Frank. Ich sage ja. Und zwar sage ich deshalb ja. Weil ich unter dem Eindruck dieser 5 Monate der Verhandlung und vor allem unter dem Eindruck der Aussage des Zeugen Höss es mit meinem Gewissen nicht verantworten könnte, die Verantwortung dafür allein auf diese kleinen Menschen abzuwälzen. Ich habe niemals ein Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihre Existenz gefördert. Aber wenn Adolf Hitler persönlich diese furchtbare Verantwortung auf sein Volk gewälzt hat, dann trifft sie auch mich. Denn wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt und wir haben uns in Äußerungen ergangen und mein Tagebuch ist mir selbst als Zeuge gegenübergetreten, die furchtbar sind. Und ich habe daher nur die Pflicht, Ihre Frage in diesem Sinne und in diesem Zusammenhang mit Ja zu beantworten. 1000 Jahre werden vergehen, um diese Schuld von Deutschland nicht wegzunehmen. Tadellos. Dann hör mal deinen Brief dazu vom 22. April 1946. Mein lieber Vati, am 18. abends um 7 Uhr saßen wir alle bei Oma und Tante Else, um die Berichte über deine Verteidigung zu hören. Wie aufgeregt wir waren, kannst du dir kaum vorstellen. Schon in den Weltnachrichten kam es. Mit der Zeugenaussage von Dr. Frank kam es zu einer sensationellen Wende im Nürnberger Prozess. Dank deines Geschenks durch das Radio waren wir in der Lage, ein einigermaßen sorgloses Osterfest zu feiern. Sei vielmals gegrüßt von deinem Norman. Vati war der Erste, der seine Schuld zugegeben hat. Ehrlich, hat euch nicht in Wahrheit sein Schuldeingeständnis gestört? Hm? Ich denke nach. Er denkt nach. Ja, es hat uns gestört. Göring nannte Vati einen knieweichen Feigling. Hat dir Vatis Geständnis für sein Überleben Hoffnung gegeben? Ich wurde zu zwei Normans. Mutti und Bekannten, habe ich immer gesagt, die müssen sein Schuldbekenntnis berücksichtigen. Und der andere Norman hat die Leichenberger aus der Neuen Zeitung nicht vergessen können. War es euch nicht damals peinlich, das Wort Jude auszusprechen? Nein. Jude. Holocaust. Macht mir nichts aus. Ich glaub dir nicht. Ich mir auch nicht. Stimmt schon, da gibt's einen kleinen Stopper im Hirn, kurz vor der Artikulation. Interessant. Während des Dritten Reiches hatte ich diese Hemmung nicht. Tja, der Holocaust hat freies deutsches Sprechen versaut. Ganz schön rücksichtslos von den Juden. Ich weiß. Schmerz ertragen muss gelernt werden. Bei dir entlädt er sich in bösem Witz. Den Ausdruck Liebe kennen wir Franks nicht. Wolltest du nie Kinder? Ein Kriegsverbrechersohn darf keine Kinder zeugen. Das ist doch der größte Schmarrn. Nein, das war und ist für meine Hygiene wichtig. Wer soll das verstehen? Du ganz sicher nicht. Vati schwebt über mir. Zeugte ich ein Kind, hätte ich ihn materialisiert und mich und mein Kind verschmutzt. Aber du liebst doch deinen Vater, auch wenn er ein Verbrecher war. Ja, aber als meinen eigenen Sohn hätte ich Vati nicht ertragen. Furniculus spermaticus, das ist ein Samenstrang. Jetzt wird er mit stumpfer Pinzette vorsichtig angehoben. Nie hast du damit gezeugt. Verflucht sei meine Sehnsucht. Wie gerne hätte ich eine lebende Fortsetzung deiner verkorksten Gene. Beim Orgasmus zerrte dir der Musculus cremaster den Hoden hoch, damit du ordentlich viel Saft durch den Ductus deferens, den Samenleiter, rausspritzen konntest. Ach, wie unästhetisch. Ich empfinde ähnliche Peinlichkeit, wie du sie immer bei schmutzigen Witzen empfunden hast. Am Samstag, dem 31. August 1946, war für Vati der letzte Tag des Prozesses gekommen. Der Vorsitzende des Gerichts sagte, Artikel 24d sieht vor, dass jeder Angeklagte vor dem Gerichtshof eine Erklärung abgeben kann. Ich frage deshalb jetzt die Angeklagten, ob sie Erklärungen abgeben wollen. Als Sechster wird Vati aufgerufen. Es waren nicht technische Mängel und unglückliche Umstände allein, wodurch wir den Krieg verloren haben. Es war auch nicht Unheil und Verrat. Gott vor allem hat das Urteil über Hitler gesprochen und vollzogen über ihn und das System, dem wir in gottferner Geisteshaltung dienten. Was für ein Flop von einem Vater. Ach, Niki, die meisten Kinder haben solche Väter. Den Worten meines Verteidigers habe ich nichts hinzuzufügen. Ich muss nur noch ein Wort von mir berichtigen. Ich sprach im Zeugenstand von 1000 Jahren, die die Schuld von unserem Volke wegen des Verhaltens Hitlers in diesem Kriege nicht nehmen könnten. Nicht nur das sorgsam aus diesem Verfahren ferngehaltene Verhalten unserer Kriegsfeinde, unserem Volke und seinen Soldaten gegenüber, sondern die riesigen Massenverbrechen entsetzlichster Art. Die, wie ich jetzt erst erfahren habe, vor allem in Ostpreußen, Schlesien, Pommern und Sudetenland, von Russen, Polen und Tschechen an Deutschen verübt wurden und noch verübt werden, haben jede nur mögliche Schuld unseres Volkes schon heute restlos getilgt. Vati spricht dem Internationalen Gerichtshof jede Berechtigung ab. Das gefällt mir. Vor der Urteilsverkündung bekamen wir die Erlaubnis, Vati im Nürnberger Gefängnis zu besuchen. Wie lief dein letztes Treffen mit ihm ab? Ich war alleine bei ihm. Gegen Ende der Gesprächszeit sagte er zu mir: Norman, ich möchte dir noch was raten. Er beugte sich hinter der Fensterscheibe nach vorne, fuhr sich mit der flachen Hand wie mit einem Messer quer die Kehle entlang und sagte: Bau dir hier was ein. Wie hast du das interpretiert? Schnauze halten. Ich habe meinen Pflichtteil dazu beigetragen. Ich habe immer alles abgelehnt, was auffällig war. Wenn du auffällig wirst, kommst du in den Galgen. Man nennt, wo der Kehlkopf drin ist, Larynx. Der schließt sich, wenn wir schlucken. Und öffnet sich, wenn wir atmen. Der hintere Teil ist der Schlund, der Pharynx. Den präparieren die Studenten gerade bei dir. Bei eurem letzten Treffen im Nürnberger Gefängnis hat Vati Larynx und Pharynx gezielt angesprochen. Für mich, Norman, ist Vatis Halsrat eine Aufforderung zu lebenslanger Feigheit. Du hast sie brav befolgt. Am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile gesprochen. Vati hat sicher viel gebetet in dieser Nacht. War Vati wirklich gläubig? Ich glaube nicht. Als Vati keinen Hitler mehr hatte, nahm er den lieben Gott als dessen Nachfolger. Sollte Vati nach seinem Tod das Paradies nicht geschaut haben, war er sicher nicht überrascht. Auch Frank ist zum Tode verurteilt. Er hat das Urteil aufgenommen, indem er mit dem Kopf genickt hat und geht auf hinaus. War Vati schuldig? Ja. Norman, ich bin jetzt mal nicht die Öffentlichkeit. Sag's ehrlich. Privat will ich dir nicht antworten. Du hast zu viel geschrieben. Wie ein drohendes Beil sitzt du mir gegenüber. Du hast ja keine Ahnung. Du bist und bleibst ein Fremdi. Frank ist ein so häufiger Name in Deutschland wie Meyer, Müller, Becker, Hoffmann. Als ein Frank war ich Massenmensch. Ich genoss das. Erst als ich mich durch zwei Bücher gegen unsere Eltern geoutet hatte, war ich auch öffentlich mit unserem Vater verknotet. Zu seinem Schaden. Bummi, es ist bewegend und grotesk, auf dem Ticket eines Nazi-Verbrechers zu fahren, aus meinen Büchern zu lesen und zu diskutieren. Wie hast du Vatis Todesurteil ertragen? Gefasst. Ich bin erst viel später, ich glaube 1947, in den Wald gegangen und wollte mich aufhängen. Wegen Vati? Man hatte mir das Wichtigste genommen. Ich bin zum Dürnbach, dann rechts die Schlucht hoch, Richtung Bodenschneid. Ich habe das Seil über einen Ast geworfen, aber dann aufgegeben. Hinterher habe ich sogar gelacht. Lächerlich. Werden brave deutsche Männer, deutsche Frauen, dieses Reich aller Kinder muss unsterblich sein. Es ist Gottes Wille, dass dieser Mann kommt. Der ewige Herrgott hat ihn uns geschickt. Kommen wir zu den Geboten, die Vati dir, dem 18-Jährigen, zur Gestaltung deines Lebens zwei Tage vor dem Ende seines eigenen aus dem Knast heraus zu erfüllen aufgegeben hat. Gefängnis, Niki. Sag doch Gefängnis. Zieh doch nicht alles so runter. Wenn es der Wahrheitsfindung dient. Gemeinsam wollen wir bei dir 80-Jährigem nun überprüfen, inwieweit du diese Gebote erfüllt hast. Mein lieber Norman, schreibt dir Vati, ich erwarte, dass du in ruhiger, zielsicherer, unermüdlicher Arbeit deine geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte entwickelst, gesund bewahrst und erfolgreich durchsetzt. Halte dich von jedem Schmutz ferne, lebe rein. Und was machst du, Norman? Ein Leben lang gesoffen und gehurt. Gottbärig war's. Und ein Schmutz hab ich oben geschwurbt. Ich konnte mit Vaters Schmutz nie was anfangen. Er hat mich immer abgestoßen. Halte dich in allem denkbar zurück. Sei vorsichtig im Prüfen von Meinungen, die sich in dir bilden. Plane nie träumend oder sehnsüchtig, sondern denkbar nüchtern und wirklichkeitsnah. Hätte er nur selber danach gelebt, wäre er nicht verprügelt und gehängt worden. Hör auf damit! Äußere Anschauungen, selbst im vertraulichsten Kreise, über allgemeine Dinge nur, wenn du verantwortlich berufen bist. Handle immer so, dass du niemals Reue befürchten musst. Hast du je Reue empfunden? Nein, nie. Meine Geliebten habe ich immer gehen lassen, meine Schnäpse immer bezahlt. Mein Motto: Verhalten leben, Verhalten sterben. Ich verhalle. Beurteile nie Menschen, sondern Lagen. Nur diese sind letzten Endes entscheidend. Und am stärksten ist immer ein lageentsprechendes Verhalten, nicht ein Menschenwillen beherrschtes Tun allein. Das war der allergrößte Fehler Hitlers. Klar, der Führer hat ja diesen wirren Schmarrn seines Reichsministers und Generalgouverneurs nicht kapieren können. Ist das nicht vollkommen irre, dass er selbst in diesem ganz persönlichen Brief an mich Hitler als negatives Beispiel einpflicht und nicht sich selbst? Wohl wahr. Ach du lieber kleiner Wundervati. Er war ein furchtbarer Schwätzer. Bis zum Schluss. Ja. Sprich und schreibe wenig an Meinungen, am besten gar nichts, aber leiste unentwegt an deiner Erkenntnis. Was heißt das denn? Leiste unentwegt an deiner Erkenntnis? Jetzt fällt mir ein, dass ich das damals schon nicht verstanden habe. Dazu reicht eben der Stand deiner bisher erreichten Erkenntnis noch nicht aus. Die Sätze davor sind es doch, die dich verfuscht haben. Hab keine Meinung, duck dich weg, pariere. Das meint er doch, unser heiliger Vater. Wenn du es so siehst. Ja. Bitte. Bei jeder Bundestagswahl stand ich schon 20 Minuten vor 8 Uhr vor dem Wahllokal. Ich habe mit einem Kreuzel meine Meinung beinhart und kühn kundgetan. Das können wir, Franks. Davonschleichen mit einem Witzchen. Warst du mutiger? Nein. Deswegen klage ich dich ja an. Kein Rückgrat, Norman. Das entdecken jetzt auch die Studenten, die aus deinem Rücken den Erector Trunki präparieren. Dieser Muskel ist nämlich für das Aufrichten des Körpers verantwortlich. Ein Student hebt ihn hoch und staunt, der ist ja ganz schlaff. Ein Leben lang hast du dich weggeduckt. Erst in den letzten Jahren, als wir uns so richtig nahe kamen, wich verblüfft die Feigheit deines Charakters, die Feigheit deines Seins erkannt. Dafür danke ich dir. Denn deine Feigheit ließ meine schwinden. Verzweifle nie. Alles bleibt im Fluss. Übe dich im Entbehren als Auszeichnung. Vati, du dort unten in der Hölle, das zieh ich gleich durch. Norman kriegt heute Abend keinen Schnaps. Nein, nein. Gerade das mit dem Fluss hat mir so Durst gemacht. Was mir der alles antut. Der heroischste Sieg ist der über sich selbst. Und so segne ich dich, mein herzlieber Sohn. Möge der ewige Herrgott dich segnen und behüten. Ewig bleibe ich dein Vater. Ja, er blieb mir. In Vatis Hinrichtungsnacht sind Mutti, du und Tante Martel in der Küche gesessen? Ja. Und ihr habt Wein getrunken? Der schmeckte sehr gut. Lach nicht so höhnisch. Es gibt nun mal keinen Knigge, wie man so eine Nacht verbringen soll. Hattet ihr euch feierlich angezogen? Weiß ich nicht mehr. Aber, Niki, du wirst es nicht glauben. Kurz nach 1 Uhr nachts schrie Tante Martha plötzlich: Brigitte, der Stuhl hat sich bewegt. Jetzt ist Hans im Himmel. Jetzt wird endlich dein Brustkorb aufgeschnitten. Studenten dürfen vermutlich mit einer Zange ran. Damit lässt sich Rippe und Rippe bei dir durchknipsen. Es kracht ein bisschen. Vielleicht so ähnlich wie das Knacken von Fatis Genick. Ein spannender Augenblick, wenn jetzt dein Rippenverbund zur Seite gehoben wird. Wie ein Abwehrschild. Das Klischee vom offenen Buch ist naheliegend. Doch lesen konnte ich nie wirklich in dir. Hast du geweint? Ja. Ich hatte in der Zeit nach seiner Verhaftung oder während des Prozesses nie geweint. Aber als ich dann allein war, habe ich geweint. Um meinen jetzt toten Vater. In der Küche am Tisch. Da habe ich so richtig Abschied genommen von Vati. Und ich habe ihn als meinen Vater gesehen. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich überhaupt geweint habe. Ich weiß jetzt, dass unser Vater ein Nazi-Verbrecher war. Aber ich liebe ihn. Wie siehst du den Nürnberger Prozess heute? Genauso wie ich heute keine Spatzen mehr schießen könnte, habe ich auch für die damaligen Todesurteile kein Verständnis mehr. Wie kann man nur einen Menschen zu Tode bringen? Ich bin auch gegen die Todesstrafe. Aber Fati gönne ich sie. Bis heute. Weil er endlich selbst jene entsetzliche Todesangst verspürte, die er millionenmal bei Unschuldigen verursacht hat. Wie töricht von dir. Ich bin zu wütend, um ihn begnadigen zu können. Oder mich mit ihm zu versöhnen. Niemals. Wer, mein liebes Nickelein, von uns beiden ist eigentlich der von Fati Besessenere? Ich. Erst jetzt geht es mir auf. Du hast den bestmöglichen Ausweg gefunden. Letztlich hast du alles verdrängt, was er angerichtet hat. Gelogen hast du, als du sagtest, mein Vater ist ein Nazi-Verbrecher, aber ich liebe ihn. Für dich war er nie Nazi-Verbrecher. Vati war deine große, unschuldige Liebe. Ein wunderschöner Lebenstraum. Mit Alkohol schön feucht gehalten. Wie sehr ich dich beneide. Hat Vatis Leben für irgendjemanden irgendetwas Positives gebracht? Ich warte, Norman. Ich sag's dir nur, wenn du es nicht aufschreibst. Es muss zwischen uns bleiben. Versprech's dir bei deinem Leben. Du spekulierst mit diesem Meineid eiskalt auf meinen Tod. Sei's drum, Fremdi. Also, Fatis einziges Verdienst war, dass sein Leben dazu beitrug, die berühmten 4 Anklagepunkte des Nürnberger Prozesses zu formulieren, die zur Basis internationaler Gerichtshöfe wie in Den Haag wurden. Armer Fati. Armer Norman. Weißt du, Niki, ich nehme das Schicksal mit mir, das man mir gegeben hat. Fatis Sohn zu sein. Ende. Bei mir hing Fati immer pünktlich am Galgen. Hörspiel nach dem Buch Bruder Norman von Niklas Frank. Es sprachen Niklas, Wolf-Dietrich Sprenger. Norman, Hans-Peter Halwachs. Professor, Samuel Weiß. Komposition, Gerrit K. Scharmer. Technische Realisation, Elke Kellermann, Sebastian Ohm und Peter Kainz. Regieassistenz, Ralf Jordan und Christine Wegerle. Regie, Christine Nagel. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2014. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.